Zeitgleich ist es vorbei, höre ich mich denken. Es ist 3:15, meine Augen schlagen auf und ich bin hellwach. Und meine Hände in der Luft lenken ein Auto, das es gar nicht gibt. Zeitgleich ist es vorbei, ich sehe den Abgrund. Ich spüre den Fall und die rohe Gewalt. Ich glaube daran. Sacken lassen, auf dem Boden der ungeklärten Tatsachen Fuß fassen. Ich hab das alles.